Die Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und pro-russischen Separatisten in der Ostukraine flammen wieder auf. Insgesamt wurden dabei nach unterschiedlichen Angaben seit dem Wochenende mindestens 8 Zivilisten getötet. Einwohner in einem Vorort der Hafenstadt Mariupol haben die Gefechte zu spüren bekommen. In meinem Schlafzimmer zersprang ein Fenster. Was sollte ich tun? Ich bin unters Bett gekrochen. Überall waren Scherben. Ich war im Keller. Ich hörte Schüsse, aber woher die kamen, das weiß ich nicht. Ich bin in den Keller gekrochen und saß dort bis zum Morgen. Einem Mädchen wurde ein Fuß abgerissen. Es war 10 Jahre alt. Ihre Mutter wurde zerfetzt. Am Nachmittag hat ein Sprecher der ukrainischen Armee von anhaltenden Schusswechseln im Raum Horlivka berichtet. Der Schwerpunkt liegt nördlich der Städte Majorsk und Saizewo, wo der Feind unsere Stellungen mit großkalibriger Artillerie, Mörsern und Panzern angreift. Die illegalen Verbände haben schwere Waffen in Wohnvierteln und überall in Horlivka. Schon vergangene Woche waren aus der Ukraine die schwersten Auseinandersetzungen seit dem Friedensabkommen von Minsk gemeldet worden. Der russische Außenminister Lavrov hat sich heute besorgt über die Entwicklung der vergangenen Tage geäußert. Der ukrainischen Regierung wirft er vor, Stimmung gegen Russland zu machen. Außerdem setze sie das Friedensabkommen von Minsk nicht richtig um. Es erinnert sehr an die Vorbereitungen neuer Kampfhandlungen. Genauso war es im August vergangenen Jahres, als die ukrainische Armee den Befehl zum Angriff bekam. So war es auch im Januar dieses Jahres, als es den Versuch gab, mit Gewalt eine Lösung zu erzielen, der ebenfalls fehlgeschlagen ist. Man sollte nicht herumprobieren und sein Glück versuchen, sondern einfach nur einhalten, was in Minsk vereinbart wurde. Bundesaußenminister Steinmeier hatte schon am Wochenende vor einer explosiven Situation in der Ukraine gesprochen. Er warnte vor einer neuen militärischen Eskalationsspirale. Inmitten der zugespitzten Lage hat Russlands Präsident Putin heute die Krim besucht. Mit der örtlichen Regierung sprach er darüber, wie sich der Tourismus auf der Halbinsel fördern ließe. Russland hatte die Krim im vergangenen Jahr annektiert. Ukraines Präsident Poroschenko kritisierte auf seiner Facebook-Seite, dass der Besuch nicht mit der ukrainischen Regierung abgesprochen worden sei. Er sprach von einer weiteren Eskalation der Lage durch Russland.